Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Also, habt keine Angst und seid unbesorgt. Gott segne dieses Wort. Leid. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Petrusbrief im Neuen Testament lernen wir mehr über Leid und auch Leiden. Leid, das wir als Christen erfahren oft. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir, wenn es hier heißt, das Richtige zu tun, das heißt, wir halten uns an Gottes Wort, ja, die 10 Gebote, vor allem zum Beispiel und natürlich auch alles andere, was uns die Bibel lehrt und zeigt und ins Herz spricht, ja, und der Heilige Geist uns ins Herz spricht. Und wir tun gut daran zu verstehen, dass Petrus eben hier der Glaubensgemeinde dort hilft, zu der Zeit eben zu verstehen, keine Kompromisse einzugehen, ja, und keine Angst zu haben und unbesorgt sein, wenn wir Leid erfahren. Ja, das heißt nun nicht, dass wir uns unnötig Leid aussetzen oder wenn wir wissen, dass etwas falsch ist oder wenn wir vielleicht mit bestimmten Leuten assoziiert sind oder zu einer Gruppe gehören oder gehören wollen und dann aber der Heilige Geist uns ins Herz spricht, hey, du, das ist hier nicht der richtige Weg, ja, dass wir dann uns nicht der Versuchung aussetzen, sondern dass wir uns Jesus zuwenden und uns von der Sünde und vom Bösen abwenden. Ja? Und wenn Leute sagen, das könnte auch sogar in Glaubensgemeinden sein, dass manchmal, ja, dass es Leute gibt, die eben leider eben dann der Sünde noch zugewandt sind. Ja? Und das ist das eine, wenn Leute selber in Sündhaftigkeit leben und weiter Sünde beginnen und sich dem Bösen zuwenden, das ist das eine. Aber es ist was ganz anderes, wenn Menschen anderen dann sagen, hey du, komm, mach mal mit hier und so, und dass du zur Gruppe dazugehörst oder mach dieses oder mach jenes oder hör mal zu, das sollte uns unter Druck setzen oder was auch immer, das ist dann böse, das ist bösartig. Und da müssen wir dann unterscheiden, ob es sich dann wirklich lohnt, hier weiter diesen Menschen oder dieser Gruppe anzugehören oder ob wir dann uns abwenden. Ja? Und oftmals ist es besser, dass wir uns abwenden, also so wie der Heilige Geist uns ins Herz spricht. Denn wir sollen das Böse auch nicht tolerieren und uns abwenden. Ja, und da nochmal, geht nochmal rein in den Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 20, was da steht. Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 20. Ja, Menschen sind nicht unsere Feinde, sondern der Feind ist unser Feind, der Teufel, der Satan. Der ist in den Herzen der Menschen oftmals drin und er ist es, der Menschen in die Irre führt und auch andere Menschen dann dazu führt, wieder andere in die Irre zu führen, in die Versuchung zu führen. Ja? Darauf kommt es an. Also für Christus leiden, geht nochmal rein in den Petrusbrief. Da sind viele praktische Hinweise, wir für unser christliches Leben, dass wir nicht nur leiden, ja, also gute Taten heißt jetzt eben nicht, dass wir versuchen, unsere Erlösung zu verdienen oder gute Taten begehen, damit Gott dies und das tut, nein, sondern gute Taten sind diese, die aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus resultieren, so wie uns der Heilige Geist ins Herz spricht. Nicht, weil wir etwas von Gott wollen, sondern weil Gott uns leitet durch den Heiligen Geist und uns in die Herzen spricht, was er denn nun vorhat, sein persönlicher Plan und sein Zeitrahmen für uns, als wir, die wir Jesus folgen. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für den Hinweis, was wir zu tun haben, wenn wir leiden, für Christus, für dich, dass du uns hilfst, ja, auch den Versuchungen zu widerstehen und dass du bei uns bist und uns hilfst, unsere persönlichen Beziehungen mit dir zu wachsen. Und ja, wir gehen vielleicht hier auch nochmal rein in das Alte Testament, in Jesua, Kapitel 1, Vers 9. Jesua, Kapitel 1, Vers 9. Und das macht uns Mut. Die Einladung ist da, dass wir im Wort bleiben in der Bibel und tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. In Wort und Gebet. Und der Heilige Geist uns ins Herz spricht, was denn nun zu tun ist. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dies und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.